Meine Oma ist gerade gestorben, also ich glaube, sie ist schon ein paar Tage tot. Ich hatte keinen Kontakt mehr zu ihr. 100 Jahre alt ist sie geworden, 101 Monat. Geboren wurde sie in Madrid. Und dann, als dort der spanische Bürgerkrieg ausbrach, wurde sie von ihren deutschen Eltern zuerst zurück ins Allgäu und dann ins karge Mittelfranken abgeschoben. Das fleißige und sehr junge Mädchen wurde nach ihrer Zwangsarbeit auf Haus und Hof der Familie dazu auserkoren, den fettleibigen und vor allem im Kern schon mit seinem Schicksal hadernden Gutsbesitzer zu heiraten. Er hätte sich auch etwas Schöneres vorstellen können, denn eigentlich ein Doktor der Chemie und noch eigentlicher auch nicht für den Hof oder gar die Brauerei gemacht. Mein Opa hat sein Schicksal dann aber doch angenommen und das Beste, was ich zumindest über ihn weiß, ist, dass er kein Nazi war und es gibt eine hinter vorgehaltener Hand erzählte Geschichte über eine Tante, die ihn denunziert hat und woraufhin er dann doch irgendwohin an die Front musste und dann da sofort in amerikanische Gefangenschaft kam. Aber dann war der Krieg auch schon vorbei. Die Tante, also eigentlich die Schwägerin, wurde vom Hof gejagt, denn der Bruder ist nicht zurückgekommen aus dem Krieg. So musste also der Hof und das Bier weiterhin in Schuss gehalten werden und da hat die alte Mutter des Großvaters ihm also meine Oma ans Herz gelegt, beziehungsweise alles so demnach eingefädelt, dass auch niemand was hat sagen können oder sich hat trauen. Das junge Mädchen, die nun nach ihrem Zwangsdienst auf den Hof nun gleitend hinüberwechselte, in den Zwangsdienst am Ehemann. Der hat ihr zum Geschenk dann auch gleich 5 Kinder in den Schoß gedrückt, die alle in einer sagenhaften Lieblosigkeit herangezogen wurden, wie man es sich schrecklicher nicht ausmalen kann. Nachdem die Kinder aus dem Haus oder tot waren, wurde der Großvater krank und hat sich bei einem Spaziergang nach langem Siechtum dann anständigerweise selbst das Leben genommen. Meine Oma hatte keine Liebe für uns. Sehr nutzlos und sinnfrei bewertete sie unsere Existenz. Meine Mutter konnte sie schon überhaupt nicht leiden und der Vorwurf, dass meine Mutter sich mit ihrer reichen Kinderschar auch nur einen Platz in das gemachte Nest sichern wollte, das war kein Geheimnis. Das Wichtigste war ja, dass man fleißig ist und keinen Dreck macht und keinen Lärm und unsere gesamte Existenz war für unsere Großmutter eine einzige Zumutung. In den wenigen Gelegenheiten, in denen wir bei ihr sein durften oder besser gesagt sollten, war meine Oma eher fassungslos. Ich habe nur eine Erinnerung an sie, in der sie mir für einen kurzen Moment ihre Aufmerksamkeit geschenkt hat. An einem kleinen Moment, an dem sie mir zugehört hat. In ihrer Wohnung lief das Radio, Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety. Ich liebte dieses Lied und hatte mir aus irgendwelchen Informationen folgende Geschichte zusammengedichtet. Tanita Tikaram wollte nie ein Star werden, aber gemeine Plattenverkäufer haben sie gezwungen, als sie ihre schöne Stimme hörten und jetzt vermarkteten sie sie quasi gegen ihren Willen. Kein Wort ist wahr von dem, aber ich erzählte es trotzdem meiner Oma. Sie war ganz angetan. Ich glaube sogar, das Lied hat ihr gefallen. Und meine Großmutter beugte sich zu mir hinunter und sagte, ja, das ist schlimm, wenn man zu etwas gezwungen wird.